13. Claudia wird endlich der Familie vorgestellt. Die erste Person, die sie kennenlernt, ist die Oma. Avó, esta é Cláudia, a minha namorada. Muito prazer. Cláudia, apresento-te a minha avó. Muito prazer. A Cláudia dá um beijo à avó do Alexandre.